Da sind wir wieder. Heute allerdings zu dritt mit Daniel und Mike und Philipp. Genau. Ja, lang ist her, aber wir sind jetzt mal wieder hier an einem Tisch oder beziehungsweise übers Internet. Wollen wir uns heute mal über ein gewisses Thema unterhalten. Und ja, wir haben uns gestern am Stammtisch, nein, es war nicht am Stammtisch, aber wir waren unterwegs und da haben wir uns die Frage gestellt, war früher eigentlich alles besser? Und darüber wollen wir uns heute unterhalten. Und zwar geht es ja darum, dass man selbst alt wird, ja, und irgendwie erkennt man sich doch manchmal jetzt schon so wieder, dass man selbst so wie seine Eltern reagiert oder womöglich wie seine Omas und so denkt, früher war alles besser und die Jugend, die ist scheiße und Internet ist scheiße und Smartphones sind scheiße und ja, irgendwie erwischt man sich immer weiter bei diesen Sachen und ja, da muss man sich die Frage stellen, ist das eigentlich so gewesen oder ist es nicht so gewesen oder ja, wer hat eine Meinung von euch dazu? Ja, also ich kann ja mal bei der Sache anfangen, was mich momentan einfach ein bisschen daran stört ist, wir sind ja selber noch gar nicht mal so alt. Aber teilweise reagieren wir halt auch jetzt trotzdem schon so über gewisse Sachen, wo man einfach bloß mit dem Kopf schüttelt und lächelt und sagt, das gab's früher nicht und wir haben trotzdem überlebt, ne? Ja, aber dabei ist es noch gar nicht so lange her. Ja, das heißt gleich, weil wir sind selber ja noch in den besten Jahren, kann man so sagen. Und warum ist das so? Die Entwicklung, klar, schreitet immer weiter voran, es gibt immer viele neue Sachen und das wirklich Schlag auf Schlag. Und früher einfach nicht und uns aus uns ist etwas geworden, uns geht's gut. Früher gab's keine Smartphones, wir hatten zwar unsere Knochen, aber die haben wir früher noch zu etwas getaugt, nach dem Motto. aus den Knochen, aus denen wir Waffen geschnitzt haben. Nee, was sagst du, Mikey? Also ich finde, heutzutage ist alles besser, früher war alles scheiße. Okay, das ist gut. Mikey ist meistens auch so, dass er sich auf die Kontraseite stellt. Das ist Standard, aber nee, erzähl mal, inwiefern, was denkst du denn, was ist heute alles? Das ist ja auch genau das, was ich meine. Wahrscheinlich ist heute sogar eigentlich alles besser, wird es aber nicht besser genutzt. Ja? Nein, ich finde schon, vieles wird besser genutzt. Ich meine, sehen wir uns mal unser Handynetz an. Ich bin ja Technikfreak, also unser Handynetz im Augenblick ist doch so gut, du hast doch fast nirgendwo keinen Empfang mehr. Du hast manchmal vielleicht kein Internet, aber du hast eigentlich überall genug Empfang, um irgendwie zu telefonieren. Du hast sauschnelles Internet in den meisten Großstädten und unterwegs hast du mittelschnelles Internet. Aber ich meine, das hätte es doch früher gar nicht gegeben. Früher, als ich noch klein war, hatten meine Eltern Handys, die waren so groß wie ein großes Tablet. Ja, okay. Aber ist es denn, tut es denn eigentlich Not, unterwegs im Internet zu surfen? Ob es Not tut? Na, es macht vieles einfacher. Ich meine, wo man früher vielleicht in der Bahn gesessen hat und sich eine Stunde mit aus dem Fenster gucken beschäftigt hat, kann man sich jetzt eine Stunde mit dem Internet beschäftigen. Ist doch total super. Das stimmt schon, das ist richtig. Aber das Problem, also das Phänomen, was ich in der Hinsicht halt immer so ein bisschen sehe, vor allem auch in den Bahnen und so weiter und so fort, dass halt wirklich fast alle ihre Köpfe in ihren Smartphones, sage ich mal, so versteckt haben. Die klotzen alle nur auf dieses Smartphone rauf. Und auch welche, die eigentlich zusammenfahren, habe ich auch immer öfter gesehen. Die beschäftigen sich dann mehr mit dem Smartphone als mit sich selbst, wo man sich dann immer die Frage stellt, kennen die sich jetzt oder nicht? Oder warum zum Geier reden die nicht miteinander? Ja. Und naja, in der Hinsicht ist das wirklich besser. Ja, das ist nämlich auch, also ich finde auch so, also es hat ja einen Vorteil, dass man überall ins Internet gehen kann, man kann sich Informationen suchen. Ich habe zum Beispiel auch zum Thema Smartphone gesagt, ich finde, gewisse Funktionen finde ich wirklich erleichternd fürs Leben. Sagen wir mal so eine, wir saßen neulich im Auto, sagten, Mensch, wie ist die schnellste Strecke von A nach B, haben eben das Navi angemacht. Feine Geschichte. Naja, aber zum Beispiel, aber das Navi ist ja nicht das Einzige. Ich meine, du kannst auch schnell zum Beispiel Tankpreise vergleichen, indem du einfach die bestimmte App aufrufst und guckst, wo in der Nähe die billigste Tankstelle ist. Ja. Lass uns mal alles Stück für Stück beleuchten, weil wenn wir jetzt so viel Baustellen anreißen, ich weiß, worauf du hinaus willst, das werden wir auch nochmal sagen. Also weil zu dem Thema habe ich auch noch eine Meinung. Aber jetzt will ich nochmal kurz zurück auf deine Bahngeschichte. Reißen wir die kurz nochmal an. Wie könnte man deine Zeit in der Bahn denn noch verbringen? Naja, lesen oder aus dem Fenster gucken. Ich meine, kein Mensch hat Bock, in der Bahn vielleicht nachts um 3 Leute irgendwie voll zu quatschen oder sich mit anderen Leuten zu unterhalten. Da möchte man seine Ruhe haben, da möchte man dann vielleicht Musik hören. Man kann natürlich auch ein Buch lesen. Es geht man kann nicht natürlich darum, aber auch Flappy Bird spielen. Ja, das ist richtig, aber es geht doch nicht darum, dass du fremde Leute ansprichst. Dan meinte das ja eher, dass wenn man zu zweit unterwegs ist, dass viele sich überhaupt nicht mehr unterhalten. Jeder steckt mit seinem Kopf im Smartphone. Und wenn ich mit Dan zum Beispiel zum Sport fahre und wir sind vielleicht manchmal noch mit den Öffentlichen unterwegs, wir haben uns was zu erzählen. Da wird wirklich von der ersten Station bis zur letzten Station und wahrscheinlich auch noch von der Station bis zur eigentlichen Sportstätte noch irgendein Thema behandelt. Und da wird gesprochen miteinander. Das finde ich irgendwo gut. Auf der anderen Seite, zum Beispiel, wenn ich unterwegs bin, also ich bin auch ein Leser, aber ich lese zum Beispiel zu Hause ungern, weil da mache ich andere Sachen. Aber ich nutze zum Beispiel die Zeit, die ich in den Öffentlichen unterwegs bin, auch um zu lesen. Ja, und das finde ich irgendwo, das klingt jetzt wieder so oldschool-mäßig, aber ich finde es irgendwo, sinnvoller, als sich mit dem Smartphone zu beschäftigen, weil ich finde, du kannst gleich einhaken, aber ich finde, das Smartphone ist ein Werkzeug und kein Spielzeug, finde ich. Also für mich, ja, kann ich nur sagen. Ich möchte mich ja nicht stundenlang davon, ich werde sagen, abhängig machen, aber auch von diesen Funktionen. Also abhängig beschäftigen lassen, also dass ich ohne das gar nicht mehr könnte. Dass ich es kaum noch aus der Hand legen kann, das beobachtet man ja heute umso mehr, auch bei den Jugendlichen. Ja? Naja, bei den Jugendlichen. Ich denke, viele Leute sind einfach so doll daran gewöhnt und es ist halt einfach so doll in die aktuelle Gesellschaft integriert, dass sich keiner mehr vorstellen kann ohne die Smartphones. Sollte mal das Netz ausfallen oder sonst was, für längere Zeit, sagen wir nicht für einen Tag, sondern für einfach mal 2 Monate, dann würden die Leute sich wahrscheinlich auch wieder dran gewöhnen, ohne Smartphone unterwegs zu sein. So ist es halt natürlich eine willkommene Abwechslung, in der Bahn zu sitzen und sich bei YouTube ein Video anzugucken und in der Bahn zu sitzen, sich über die neuesten News, die einen interessieren, zu informieren. Ich meine, es sind ja nicht alle, die nur spielen, sondern viele Leute lesen dann Spiegel Online, Bild, Blog, keine Ahnung, so eine Sache. Richtig. Und diese Sachen hat man früher mehr Zeitungen gelesen, haben die Leute in der Bahn gesessen und Zeitungen gelesen und da wollte ich jetzt nämlich quasi. Hake mal kurz ein, aber ich habe auch noch was zum Thema. Was heißt einhaken? Also es ist irgendwo teils zustimmen, teils wieder nicht. Also ich denke mal, es kommt immer darauf an, wer es nutzt und wer es wie benutzt. Wie gesagt, Philipp sieht es als Werkzeug, als ein Nutzmittel. Viele andere sehen es dann halt quasi als Spielzeug, Entertainmentmittel, wie auch immer, und versuchen dann halt wirklich sich einfach bloß die Zeit zu vertreiben, indem sie Puh füttern und sauber machen oder so. Und andere lesen halt Spiegel Online oder gucken sich halt Videos, die ihnen weiterhelfen können zu einem bestimmten Thema bei YouTube an. Aber das wäre auch, das wäre auch Art von Werkzeug, also weiterhelfen. Das ist schon wieder, ich rede wirklich von diesem puren Konsum. Nee, das meine ich ja. Da gibt's ja, wie gesagt, 2 verschiedene Formen. Es kommt immer auf diejenigen an, die es halt nutzen. Aber ich hänge mich gerade an dem Wort auf, was Mike gesagt hatte. Wir sehen schon Pro und Contra, also er ist dafür, ich bin dagegen, also wirklich, und ich sehe zum Beispiel, weil du sagst, du siehst es als Abwechslung, ich sehe heutzutage, es ist gar keine Abwechslung mehr, es ist selbstverständlich, wenn ich die Kinder höre auf Arbeit oder sonst wo, es geht doch nur noch ums Smartphone, es geht nur noch ums Internet, es geht ums Computer, klar spiele ich auch gern Computer, weniger als sonst, hatten wir auch schon im früheren Podcast besprochen, aber mir geht es darum, es ist keine Abwechslung mehr, sie hangeln sich von einem Medium zum nächsten, ja, und wir könnten das viel weiter, also wir könnten es ausweiten und merken einfach mal, was die Kinder schon gar nicht mehr können. Ja, sie können, also das erlebe ich, schon gar nicht mehr sich ordentlich unterhalten, die Sprache verkümmert, die können nicht lesen, ja. Und Abwechslung ist ja so, wo man sagt, Mensch, eigentlich überwiegt das andere noch und das ist eine gelungene Abwechslung. Aber ich stelle die Theorie auf, dass es eigentlich nur noch, das ist nichts Besonderes mehr, sondern das ist ein Standard. Und eigentlich finde ich es traurig, dass es ein Standard ist. Was denkt ihr? Abwechslung meinte ich jetzt nicht damit, dass man was Besonderes macht, sondern Abwechslung in dem Sinne halt, dass ich jetzt in der Bahn sitze und nicht aus dem Fenster gucken muss und mich langweilen, sondern auf mein Handy gucken kann und von mir aus Flappy Bird spielen, Pooh füttern oder was weiß ich, und mich um Sachen kümmern, die mir Spaß machen und Freude machen in der Zeit, wo ich sowieso gezwungen bin, zu sitzen und zu warten, weil die meisten Leute, die irgendwie mit dem Auto fahren, benutzen ihr Smartphone deutlich weniger als die Leute, die in der Bahn sitzen, wie ich zum Beispiel. Ich fahre ja viel Bahn und deswegen sitze ich halt viel da und lese meine RSS-Feeds, meine News. Hauptsächlich, was ich am Smartphone mache, ist News lesen. Spielen tue ich fast gar nicht. Aber trotzdem finde ich das gar nicht so schlimm. Auch das Nachrichten schreiben halt, ne? hängt man sich an dem Wort auf. Nein, da könnte ich jetzt auch sagen, siehst du, das Smartphone hat dein Gehirn schon so zum Einrosten gebracht, dass du nicht das Wort findest. Ja, dann sag du das Wort. Messaging? Ja, es hört sich bei dir auch japanisch an. Ja, so. Ja, aber auch immer diese Anglizismen, wirklich. Ich bin für die deutsche Sprache. Nachrichtenschreiben. Nee, gut, weiter geht's, ja, auch das Nachrichtenschreiben ist doch halt deutlich interessanter als hier sich irgendwie aus dem Fenster zu gucken. Und ich glaube auch, so viel anders als früher ist es eigentlich gar nicht, weil die meisten Leute haben früher in der Bahn dann wahrscheinlich die Tageszeitung gelesen und heutzutage sitzen sie halt am Handy und lesen da ihre Tageszeitung. Ist das eigentlich Messaging vielleicht? Ich habe jetzt nochmal darüber nachgedacht. Du weißt vom Thema. Nee, na egal. Wie gesagt, pass mal auf, ich wollte gerade vom Thema abweichen. So, pass auf, wir haben jetzt noch ganz viel andere Themen. Es geht ja eigentlich, war früher alles besser. Wir haben jetzt das Smartphone und die Medien aufgegriffen. Wir werden jetzt nochmal zusammenfassen, drei Meinungen hören. Zum einen von dir, Mikey, dann von Dan und dann von mir. Und dann schweifen wir gleich mal zum nächsten. Weil dieses Frühjahr war alles besser, umfasst ja noch wesentlich mehr. Also wir wollen uns jetzt natürlich nicht hier eine halbe Stunde über das Smartphone unterhalten. Ja, also nochmal, einen Abschluss kurz zum Smartphone von deiner Seite aus, dann von Dan und dann von mir. Ich glaube gerade, dass sich durch das Smartphone im Allgemeinen nicht so viel verändert hat, sondern ich glaube eher, dass es sich nur verlagert hat. Ich persönlich denke auch, dass das Smartphone an sich keine schlechte Sache ist. Es kommt halt immer auf den Umgang darauf an, wie man es halt wirklich nutzt und ob man sich in diesem Smartphone, dieser eigenen Smartphone-Welt einfach zu sehr zurückzieht oder ob man halt irgendwo so diesen Grad findet zwischen klar Daten, Informationen aus dem Smartphone rausfiltern, für sich nutzen. Und dann halt aber trotzdem das vielleicht auch mit anderen zu teilen, jetzt nicht unbedingt übers Internet, sondern dann halt einfach mal dann halt zu sagen, hey, heute habe ich im Smartphone das und das gelesen und gesehen und lass uns doch mal drüber unterhalten, pipapo. Also dass man halt das vielleicht auch nicht nur über Internet, WhatsApp, Messenger verteilt, verbreitet, sondern dann vielleicht auch mal so von Angesicht zu Angesicht. Ja, richtig. Also ich kann vielen dem beipflichten, was Dan auf jeden Fall gesagt hat. Und ich würde mir trotzdem wünschen, dass das Smartphone, also die Nutzung des Smartphones eingedämmt wird, weil man gerade, was die ganzen Nachrichten angeht, man schreibt so viel und sagt sich doch nichts, bin ich der Meinung. Und so ein Treffen, wie zum Beispiel, was wir gestern hatten, und man sieht sich einfach mal, man sitzt am Tisch, man kann sich unterhalten, das ist einfach ganz anders und wesentlich wertvoller. Ich finde eben auch durch dieses Smartphone, man ist immer erreichbar irgendwie, aber doch nicht da, muss ich sagen. Aber irgendwie vereinsamt man trotzdem. Ich habe mal so ein recht treffendes Zitat gehört. Wir sind so gut vernetzt wie nie, aber auch so einsam wie nie. Ja. Und ich finde, das trifft es ganz gut. Okay. Das war bei mir das Handy. Ja, das werde ich mal leise machen. So, zum Frühjahr besser. Was gibt es denn noch im Gegensatz zu Frühjahr und heute, worauf ihr nicht verzichten würdet? Flachbildfernseher. Ich finde Flachbildfernseher deutlich besser als Röhrenfernseher, weil das Bild einfach viel höhere Auflösung hat und dadurch einfach viel schärfer und knackiger aussieht und nicht so verwaschen. Ja, das stimmt. Also ich persönlich muss auch sagen, dass das eigentlich im Prinzip, ich meine, Röhrenfernseher gab es vorher auch. Fernseher und Röhrenfernseher, also Flachbildschirmfernseher und Röhrenfernseher nimmt sich in der Hinsicht ja nicht so viel, außer dass der Flachbildschirmfernseher einfach mal eine viel bessere Auflösung hat und das Fernsehen dadurch auch, sage ich mal, irgendwo ein bisschen aufregender gestaltet. Das ist ja bloß eine Verbesserung von etwas, was vorher auch schon da war. Ja, natürlich, aber ich meine, es macht ja nicht nur, dass es... Warte. Warum seid ihr die ganze Zeit aktiv? Dass es nicht nur keine Röhre mehr gibt, sondern auch, dass die Bildgröße des Fernsehers so viel größer geworden ist, dass man halt ein schöneres Bild erhält. Also ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Die Röhrenmonitore waren halt auch irgendwie begrenzt in ihrer Größe und dadurch auch, wenn man größere haben wollte, deutlich teurer, als wenn man heute einen großen Fernseher haben will. Ja, Fernsehen, das sind wir schon wieder bei dem Thema. Das ist so, was habt ihr denn vor? Mit wann hattest du deinen ersten Fernseher in deinem Zimmer? Oder PC? Oh, PC? Ja, mit 14. PC, Fernseher, irgendetwas, womit du Filme schauen konntest, womöglich Fernsehen schauen konntest? Entweder 12 oder 14. Und was hast du davor gemacht? Wie hast du dich beschäftigt? Super Nintendo gespielt. Siehste, also deswegen, das ist so, ja, ich finde es einfach zutiefst traurig. Und davor das ist meine Meinung. Ich finde es ganz traurig. Ich liebe auch den Computer und ich habe es auch Stunden damit verbracht und Aber irgendwo, warum, und das jetzt kommt dieses Oldschool-Gehabe wieder, oder dieses früher war alles besser, aber warum schafft es einfach keiner mehr, sich irgendwie mal ohne ein Medium zu beschäftigen? Also wirklich jetzt mal, also ein elektronisches Medium, sagen wir mal elektronisches Medium. Sich dann einfach mal wirklich nach draußen zu begeben, in die freie Natur und etwas zu tun. Etwas, was ja vielleicht auch die Jugend von heutzutage, also wenn ich von Jugend in der Hinsicht rede, dann meine ich sowas halt auch so um die 12, 10 und darunter, mit anderen treffen und Spaß haben, Fußball spielen, auf Bäume klettern, weiß der Geier. Und sich nicht irgendwas wie, weiß nicht, Berlin Tag und Nacht reinzuziehen. Ja, also das deswegen, übertrieben gesagt. Ich merke eben gerade, das ist so, also wir halten fest, mal wieder so ein bisschen zusammenfassend für unsere Zuhörer. Wir merken gerade eben diese Technik. Also das polarisiert auf jeden Fall. Das finden wir absolut klasse. Oder auch nicht. Ja, also ich merke es gerade so. Würdest du zum Beispiel auf den Fernseher verzichten wollen? Wärst du? Mikey. Ich natürlich, du weißt, dass ich nicht so unbedingt viel Fernsehen gucke. Von daher, ich würde viel weniger auf meinen Computer verzichten wollen. Den Fernseher kann ich gut und gerne verzichten. Und angenommen, du bist irgendwann selbst mal Vater und hast ein Kind. Welche Werte würdest du ihnen denn beibringen wollen? Inwiefern Werte? Ich meine, auch zum Thema Medienkonsum. Wir sind jetzt beim Medienkonsum und du fängst an mit Werten. Ich meine, Werte sind ja was ganz anderes. Da gehört auch Medienkonsum dazu. Ich finde auch gerade, wie man sich, auch wenn das schon wieder so ein bisschen Smartphone-mäßig kommt, aber die Leute verlernen auch gerade, also sich auch zu, sich zu beschäftigen. Die sind nicht mehr in der Lage, oder alleine mit sich mal zurechtzukommen, ohne von anderen entertained zu werden. Genau, sie wollen unterhalten werden, sie wollen konsumieren, andauernd. Und würdest du wahrscheinlich ein Kind, sagen wir mal, ist 12 Jahre alt, von heute in den leeren Raum setzen? Ich glaube, das würde wahnsinnig werden. Das wirst du überhaupt nicht mit dir anzufangen. Wüsstest du aber auch vor 30 Jahren hätte das Kind in einem leeren Raum auch nichts mit sich angefangen zu wissen. Das hätte auch nicht mit dem Stuhl gespielt. Also das hat sich nicht geändert. Natürlich, dass wir früher viel mehr mit Lego gespielt haben oder Playmobil und heute nicht mehr so viel mit dem gespielt wird. Das kann möglich sein, aber ich glaube nicht, dass das irgendwie der Kreativität oder so irgendwie schlechter tut oder den Abbruch tut. Heutzutage sind halt da viel mehr Möglichkeiten, viel mehr. Und das ist es, was ich meine. Es gibt viele Möglichkeiten, wo ich glaube, die Kinder auch den Menschen generell auch gut tun. Und aber da kommt dieses Wort Bequemlichkeit wieder hier, was wir schon hatten, Bequemlichkeit in rein. Also früher, heute, das ist ja so, heute ist womöglich alles bequemer. In verschiedener Hinsicht, ne? Nur einfach, würde ich sagen. Und warum nutzt man diese Bequemlichkeit nicht, um noch andere Ressourcen zu nutzen? Ich sage zum Beispiel, früher musstest du alles mit Hand abwaschen. Früher. Heute gibt's Geschirrspülmaschinen. Rein theoretisch haben wir mehr Zeit jetzt dadurch. Also wir müssen nicht eine halbe Stunde am Abwasch stehen. Wir können den Geschirrspüler einschalten und können währenddessen was anderes machen. Also zum Beispiel. Warum nutzen wir die Zeit nicht? Oder warum nutzen die meisten Leute die Zeit nicht dann sinnvoll? Doch, tun wir ja, um Fernsehen zu gucken. Ja, genau. Na, aber vielleicht ist ja für die Leute, also für diejenigen, der sich gerne vor dem Fernseher sitzt, Fernsehen gucken überhaupt gar nicht. Also ist vielleicht Fernsehen sinnvoll, weil es gerade das ist, was sie gerne machen wollen. Vielleicht wollen sie sich entspannen und einfach ihren Kopf dabei ausschalten. Ich meine, ich mag nicht Fernsehen gucken, weil, also ich gucke gerne Serien oder Filme, aber ich gucke halt das allgemeine Fernsehprogramm nicht. Und vielleicht möchten Leute einfach sich hinsetzen und sich berieseln lassen, weil sie einen sehr anstrengenden Job haben, weil sie heutzutage mehr arbeiten müssen als früher, weil früher halt die Arbeit mehr verteilt wird. Heutzutage wird alles auf Einzelne abgedrückt. Jeder muss mehr arbeiten, jeder muss sich mehr anstrengen, jeder steht unter dem Druck, jederzeit gekündigt zu werden. Und dann will man sich vielleicht zu Hause irgendwie einfach nur noch entspannen, weil man halt auf seinem... Ja, aber war die Arbeit nicht früher sogar anstrengender als heute? Vielleicht anstrengender, aber nicht so... Du hattest nicht so den Druck, dass du deine Arbeit jederzeit verlieren kannst, weil... Auch, also was ich verstehe dich da in der Hinsicht schon, ich kann das schon gut nachvollziehen. Was ich persönlich denke, klar, die Arbeit war früher vielleicht auch körperlich ein bisschen anstrengender, vielleicht in der Hinsicht dann aber auch sogar ein bisschen befriedigender. Aber heutzutage ist es eigentlich mehr so dieses Nervliche, was einfach immer mehr zunimmt, dieser Stress im Job. Meine, klar, auch in der Arbeit, Qualität muss ja gesteigert werden, muss ja erhalten werden, muss ja weiter gefördert werden und das wiederum muss man was tun, mehr tun natürlich. Was wiederum bedeutet, dass auf einzelne Positionen, Posten mehr Arbeit zukommt, weil sie halt einfach die Qualität entsprechend erhöhen. Und deshalb erfordert das halt natürlich auch mehr Arbeiten, was wiederum mehr Stress bedeutet. Und die Leute wollen dafür natürlich dann auch wieder so einen entsprechenden Ausgleich in der Freizeit. Das ist richtig. Aber muss man das halt, dann weiß ich nicht, beispielsweise durch Fernsehen oder Medien auf jeden genau, Fall. Genau, richtig. Also elektronische Medien machen. Warum gehen die Leute nicht mehr raus? Warum treffen sie sich nicht mehr? Warum? Also ich will nicht alle über einen Kamm scheren, aber es gehen noch viele Leute raus. Viele Leute treiben Sport in die... Viele Leute gehen ins Fitnessstudio, viele Leute machen zum Beispiel auch Geocaching. Ja, alle die Fitnessstudio. Na, aber ich meine, es gibt auch genug Leute, ich habe mich jetzt im Fitnessstudio angemeldet. Die Geocachen gehen, die Schatz suchen gehen. Das ist, aber trotzdem hört man in den Medien immer mehr davon, gerade von den, also ich rede immer von der in der Zukunft, von den nächsten Generationen, dass es nicht gut ist. Wir sagen PISA-Studie, ne? Wir erleben immer mehr, es sind doch diese Trends mit Fitnessstudios, die den Leuten irgendwie vorgaukeln wollen oder also so einen guten Lebensweg vorgaukeln, ne? Und viele melden sich da an, also nicht, ich will nicht alle sagen, aber wir reden über die Problemfälle, ja? Die eigentlich doch das Leben bequem, es ist einfach, aber sie und sie haben es aber trotzdem irgendwie genutzt, um sich ja irgendwie, sagen wir mal, Fitnessstudio-mäßig, welche haben sich wenig bewegt, haben sich schlecht ernährt, wollen dann ins Studio gehen und was an ihrem Leben ändern, aber im Endeffekt ist doch auch nur so eine Art Alibi-Funktion. Also, weiß nicht. Ich bin der Meinung, es gibt natürlich noch viele, die wissen, sich zu beschäftigen, aber ich denke, es gibt mindestens genauso viele, die eben das nicht wissen. Aber das sind vielleicht auch genau die Anzahl, die es früher nicht wussten. Ich meine, vielleicht ist es, fällt es uns heutzutage durch die Vernetztheit viel mehr auf, dass die Leute sich nicht mehr selbst beschäftigen, aber vielleicht haben die Leute sich früher auch nicht selbst beschäftigt, aber das ist halt nicht so aufgefallen, weil keiner von dem anderen für irgendwas wusste. Interessanter Einwand. Das kann auch sein, aber was ich zum Beispiel so erlebe, ist zum Beispiel, wenn ich die frage, was macht man? Man trifft sich mit seinen Kumpels, ne? Oh, wir spielen am Computer, es geht kaum noch jemand raus. Du siehst auch, das ist wieder ein anderer Aspekt noch, der da hinzukommt, dass auch Eltern sagen, nee, ich will mein Kind nicht alleine draußen spielen lassen, aber auch gerade die Jugend und die Kinder, da ist kaum noch jemand draußen, ne? Du siehst viel weniger Kinder draußen auf der Straße, so am Nachmittag oder am Wochenende zum Beispiel auch mal alleine spielen oder so auf den Hinterhöfen. Es gibt ja auch keine Spielplätze mehr. Ich meine, früher, wo ich noch in Berlin gelebt habe, gab es an jeder Straßenecke irgendwo einen Spielplatz. Da konnte man hingehen und da konnte man, was weiß ich, schaukeln, rutschen, seinen kleinen Bruder verprügeln. Und heutzutage gibt es halt wirklich kaum noch Spielplätze, wo man hingehen kann. Und willst du dein Kind irgendwo auf der Straße spielen lassen? Ich glaube ja wohl nicht. Nee, aber genau, schöner Einwand vom spontan. Spielplätze. Also du siehst auch, die Freizeit oder die Beschäftigungsmöglichkeiten waren früher offensichtlich besser. Ja, jetzt war schon wieder bei diesem besser. War es nun besser oder nicht, aber waren offensichtlich... Es war breiter gefächert, könnte man jetzt eigentlich mal so sagen. Aber ich denke mal, klar, es ist auch wieder ein Zeichen von Fortschritt, dass die ganzen Spielzeuge eingestampft werden, weil dann ist wahrscheinlich ein neues Wohnhaus oder weiß ja an Geier irgendwas anderes hingepflanzt werden musste. Ja, da kann man auch wieder sagen, war es vielleicht auch früher besser, dass es weniger Menschen auf der Erde gab. Ich meine, warum werden diese ganzen neuen Wohnhäuser zugunsten, also beziehungsweise die Spielplätze zugunsten von neuen Wohnhäusern eingestampft? Weil es natürlich immer mehr Leute gibt, die auch irgendwo einen Platz zum Leben brauchen. Ich glaube nicht, dass es immer mehr Leute gibt. Ich glaube, die Leute ziehen halt einfach viel mehr in die Großstadt. Früher haben die Leute halt, also... Was heißt früher? Es ist einfach so, dass alle Leute in eine Großstadt wollen, dass die meisten Leute nach Berlin wollen. Frag mal Leute, die nicht in Berlin wohnen, wo sie hinwollen. Alle wollen sie nach Berlin. Gut, ich bin persönlich aber auch wieder viele, die dann auch aus Berlin raus wollen. Einfach nur um des eigenen Hauses willen. Ich meine, das gibt's ja auch immer noch, auch wenn es, glaube ich, auch ein bisschen mehr zurückgeht. Aber so ein eigenes Haus, so im Grün, so Antlitz, Basdorf und hast du nicht gesehen, was es da noch alles gibt. Aber da gibt es auch wieder trotzdem viele, die aus dem vom Land natürlich wieder in die Stadt, vor allem die jüngeren Leute ziehen. Ist ja auch logisch irgendwo. Ich meine, bei mir war es nicht anders. Na, aber es ist doch trotzdem noch irgendwie in der Nähe von der Hauptstadt, aber mal wirklich, wirklich weit weg von wo zu leben, wo halt eine viel Zivilisation ist, will ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber halt, die kleinen Dörfer sterben halt aus. Früher gab es halt, also Wir kommen immer auf die. Ja, weil es sich eben alles verlagert hat, auch arbeitstechnisch. Richtig. Die Leute denken, sie haben in der Arbeit, sie haben in der großen Stadt wesentlich bessere Chancen, eine Arbeit zu finden. Ja? Natürlich, und deswegen bündelt sich das halt alles auf die Großstädte. Ja, ist auch wieder schwierig auf jeden Fall. Und warum wollen sie natürlich in die Großstädte? Weil sie natürlich auch da viel größere Möglichkeiten haben. Klar, es wird ja alles fortschrittlicher gemacht. Du, da kann man ins Kino gehen. Ja, da kann man sich, bei Mediamarkt kann man sich eine Konsole kaufen, damit man sich zu Hause hinsetzen kann. Und nicht mehr draußen mit seinen Kumpels. Auch. Ja, aber nicht mehr draußen mit seinen Kumpels eine Bude baut. Na, was sagt ihr denn, woran liegt es denn, dass Beziehungen früher länger gehalten haben als jetzt? Liegt es jetzt an der Großstadt? Liegt es jetzt an der Technik? Woran liegt es denn, dass Beziehungen früher, dass meine Oma 60, 70 Jahre mit meinem Opa zusammen war und heutzutage ist keiner mehr 10 Jahre mit einem anderen aushält? Na, das kann ich dir sagen. Ich kann dir eine These aufstellen und das, ich bin wieder hier der absolute Kontramensch, aber pass auf, These. Die Menschen, erstmal ist alles schnelllebiger geworden. Die Menschen, nehmen wir mal an, meine Theorie jetzt, die Menschen sind viel mehr vom Fernseher, viel mehr vom Computer, die im der Kontakt unter den Menschen und so weiter und so fort besteht gar nicht mehr so doll, ja. Es gibt viele individuelle Menschen, es gibt Menschen, die überhaupt nicht mehr aufeinander eingehen können, weil sie es nicht gelernt hat. Sowas lernt man nur in einer Gruppe. Ja? Und das glaube ich ja nicht. Zum Beispiel, wenn man am Nachmittag rausgeht, im Kindesalter, ja, und mit seiner Gruppe was macht, da gibt es auch Strukturen. Ja, da lernt man auch, da gibt es Probleme oder auch nicht, oder da lernt man miteinander zu sprechen, da lernt man miteinander auszukommen. Heutzutage ist es doch so, wenn ich keine Lust habe, mit dem einen was zu tun zu haben, dann blockiere ich ihn auf Facebook. Ja, also nee, ich merke es einfach nur, dass auch die Kinder selbst oder ja, die Menschen keine Konfliktlösemöglichkeiten haben und die ganzen Beziehungen, die heutzutage nicht mehr lange halten. Natürlich, beim ersten großen Krach, ja, wird nicht mehr gesprochen. Die einfachste Lösung ist, einen anderen Weg zu gehen, aber dabei wird die Lösung überhaupt nicht. Also ich bin der Meinung jedenfalls, dass die Menschen verlernt haben, miteinander auszukommen über einen längeren Zeitraum. Was ja nicht heißt, dass man nur aufeinander hocken muss, aber wir haben weniger effektiv miteinander so zu tun. Wie ich vorhin sagte, diese an einem Tisch sitzen und sich mal unterhalten. Das ist schon gar nicht mehr. Oder manche Leute, ich kenne jemanden zum Beispiel, der kann böse auf mich sein, winkt mit einem Zaunpfahl und ist überhaupt nicht in der Lage, sich mit mir, ja, weil auseinandersetzen zu und mit mir zu reden, weil er es wahrscheinlich überhaupt nicht gelernt hat oder weil er überhaupt nicht weiß, wie es geht. Ja, also deswegen ist und das kann ja, natürlich ein Punkt sein, aber was halt dazu noch mit reinspielt, ist halt die Sache, was ich denke, dass dadurch, dass wir alle in Großstädten leben, die Auswahl halt so groß geworden ist, dass wir so eine Reizüberflutung haben, dass wir uns nicht mehr für eins entscheiden können. Dazu kommt halt noch, dass es halt viel einfacher geworden ist, mit jemandem Schluss zu machen. Oder... Ja. Ja, aber warum denn? Viele verschiedene Medien. Ich meine, heutzutage kann man dann halt, man muss es nicht mal face-to-face tun, wie man es halt so schön sagt, sondern man kann es auf, weiß nicht, über WhatsApp, über die E-Mail oder halt auch über Facebook im krassesten Fall dann sozusagen tun. Das ist dann, wie mein Vater mal so schön zu pflegen sagt, die Menschen haben verlernt, wirklich sich anzustrengen und dafür haben sie gelernt, mehr den Weg des geringsten Widerstandes zu nehmen. Ja, und das münzt sich auf eine Art Beziehung, wenn du sagst, Mensch, 70 Jahre verheiratet, das münzt sich darauf um. Es ist anstrengender, sich miteinander zu unterhalten, sich mit dem Problem auseinanderzusetzen. Es ist wesentlich einfacher, nicht darüber zu sprechen oder sogar zu sagen, oh nee, es ist jetzt... Nee, wir sind in einer Phase, das geht gar nicht, ich muss weg. Das ist klar, jeder braucht seine Ruhe, jeder muss auch nachdenken und so weiter und so fort, aber irgendwann muss man miteinander auch dann irgendwie sprechen können. Und aber ich glaube, es heute auch viel einfacher ist, alleine zu leben als früher. Früher musstest du halt in der Familie zusammenleben, musste man sich halt zusammen eine Wohnung teilen, müssten sich zwei um die Kinder kümmern. Heutzutage ist es doch tausend Möglichkeiten, seine Kinder irgendwo unterzukriegen, seine Arbeit und sein Kind unter einen Hut zu bekommen. Und deswegen ist es vielleicht auch einfacher, sich von seinem Partner zu trennen. Früher war es halt War man darauf angewiesen? Na, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist eben, Bart, wenn du sagst, der Faktor Kind, also das ist noch eine ganz andere Sache. Ich denke, es ist leichter, sich von einem Partner zu trennen, wenn die beiden noch nicht so viel miteinander verbindet. Natürlich, das ist aber eine andere Sache. Wie Kind und so, also aber ja, ich bleib dabei, wie gesagt, die Menschen haben verlernt, miteinander umzugehen. Also es sind ganz viele Aspekte und Sachen, die damit einfließen. Und deshalb hält sowas auch nicht mehr lange. Deshalb ist sowas auch nicht mehr Mode. Weil man die Möglichkeit hat und die Wahl. Und ja. Meine, wobei das in der Hinsicht auch wieder ein bisschen, ja gut, das muss man wieder so und so sehen. Also ich denke mal, klar, wir befinden uns momentan natürlich in der Generation der Videospielkinder. Ich meine, wir gehören irgendwo auch mit dazu. Selbstverständlich. Damit aufgewachsen. Ja. Aber wir haben, ich meine, wir haben es ja auch gemacht. Wir haben ja auch selber gezockt, Game gespielt und haben natürlich auch darüber irgendwo, sag ich mal, so soziale Qualitäten für uns selber gewinnen können, weil ich meine, wenn du bei Counter-Strike mit jemandem im Team rumrennst oder sowas, im Teamspeak, pipapo, muss man sich ja auch unterhalten. Also mehr oder weniger. Aber eigentlich. Ich kenne es zum Beispiel noch, als wir unseren Super Nintendo oder Sega oder sowas früher hatten, wir waren draußen, ja, aber da sind die Freunde auch zu mir gekommen, um mit mir zu spielen. Ja, sowas wie, sowas ist jetzt nicht mehr. Jetzt ist alles nur noch übers Internet, übers Teamspeak. Man sieht sich ja gar nicht mehr. Ich habe es wirklich genossen, mit euch früher auch so zu spielen und im Teamspeak und Mumble sich zu unterhalten. Das war auch entspannt. Aber man sieht sich gar nicht mehr. Und ich finde es heute wesentlich cooler, wenn man mal sagt, ey komm, wir machen mal einen FIFA-Abend oder so. Man bringt ein paar Bierchen mit, die Freunde sind da, man unterhält sich noch so. Also es passiert ja wesentlich mehr. Also ich glaube, dass es an dem Internet liegt, dass man sich nicht mehr sieht. Ja, aber Internet, genau. Also genau, und das ist ja auch früher heute. Früher gab es kein Internet. Heute gibt es das Internet und ich verfluche es nicht. Es gibt viele Vorteile von dem Internet. Und auch, man kann sich auch beschäftigen. Aber was ich eben nicht verstehe, das hat Dan vorhin gesagt, dieses Wort Spagat. Warum schaffen die Leute nicht diese, oder Gratwanderung, warum schaffen sie nicht diesen Spagat Gratwanderung? Ich finde, es nimmt eben Überhand. Es ist ja auch schön. Es ist praktisch, es ist schön, aber warum macht man sich so davon abhängig? Teilweise hat man keine andere Wahl. Ich meine, wenn ich mir jetzt muss ich mal das Thema so ein bisschen auf Xbox One und PlayStation 4, wo wir gerade gesagt haben, man setzt sich auch früher zusammen und dann hat man zu Hause zusammen gezockt, FIFA oder was auch immer. Aber viele Spieleanbieter, jetzt Konsolenanbieter, pipapo, wollen ja auch wirklich, dass das Internet mehr genutzt wird. Das hat man ja jetzt auch bei FIFA beispielsweise gesehen, wo sie einfach mal die Turnierfunktion bei Xbox One und PlayStation 4 rausgenommen haben und die wollen ja wirklich dadurch erzwingen, dass Leute mehr übers Internet miteinander spielen und das weniger zu Hause tun. Weil klar, wenn man das nämlich mehr zu Hause tut, dann braucht man bloß ein Spiel, kann damit viele bespaßen, sag ich mal, beziehungsweise bedienen und so müssen sich jeder sein eigenes FIFA 14 holen, als einlegen und um dann mit anderen so spielen zu können. Ich denke mal, dass auch viele Einflüsse von draußen, von denen wirklich, die uns irgendetwas Konsumtechnisches anbieten, wirklich mit einfließen und dass das wirklich einen ganz, ganz großen Teil auch ausmacht. Also meinst du, dass wir zu doll beeinflusst werden von den ganz Medien? Doll, jetzt wenn du also das sagst, du hast recht. Durch die Werbeindustrie zum Beispiel, oder wie? Ja, na, weil Werbung im Fernsehen, mich interessiert das Fernsehen zum Beispiel auch nicht mehr, auch das Programm nicht mehr. Mich würde eine Fernsehwerbung überhaupt nicht reizen. Aber die Werbung jetzt, also auch nicht auf YouTube oder im Internet, aber genau, es wird verlagert irgendwo, ne? Mhm. Man hat überall Werbe, wenn man keinen Adblocker hat, dann wird man zugespammt mit Werbung, die versuchen einen zu manipulieren. Und genau, und durch so eine Gesetzesentwürfe oder auch durch Entscheidungen, ne? Du kannst nur noch so und so spielen, weil wahrscheinlich eben rentabler ist, aber wirst du auch schon indirekt wieder beeinflusst. Also ich denke, genau, das ist es ja eben, was wahrscheinlich auch so ist, dass man früher, beziehungsweise heute eben noch mehr beeinflusst wird durch das Internet, weil das ist ein breites Medium, das erreicht fast jeden. Wer war heutzutage noch nicht im Internet? Ich rede jetzt nicht über dritte Weltländer, sondern aber über da, wo ja, so wie in Deutschland, eben Länder wie Deutschland, da hat doch jeder die Möglichkeit, irgendwie ins Internet zu gehen. Jeder kennt Google. Jeder hat schon mal was gegoogelt. Jeder kennt Wikipedia. Google und Googlen sind jetzt sogar ins Lexikon. Ja, in Duden aufgenommen worden. Genau, ins Duden wird angenommen. Ja, also doch, vielleicht werden wir auch manipuliert. Und irgendwie, und das möchte ich eben nicht. Ich möchte irgendwie selbst bestimmen. Ich möchte selbst noch entscheiden, was ich tue. Und es ist eben aber auch sehr schwierig. Ich finde, es ist ein täglicher Kampf, weil man immer neuen Herausforderungen gegenübersteht. Hm? Aber du kannst doch selber bestimmen, ob du dein Smartphone benutzt oder ob du Fernsehen guckst oder ob du lieber rausgehst und spazieren gehst. Ja, das ist richtig, aber... Es zwingt dich ja keiner dazu, einen Fernseher zu besitzen. Ich meine, du besitzt einen größeren Fernseher als ich und sagst, du guckst keinen Fernsehen. Also wozu hast du den Fernseher eigentlich? Na, den Fernseher, muss ich sagen, wenn ich alleine bin, ich schalte ihn gar nicht an. Der Fernseher ist wirklich so ein Medium, welches ich benutze, wenn mal Besuch da ist, wie zum FIFA-Abend. Vorhin haben wir The Walking Dead gesehen. Wenn Besuch da ist. Weil trotz alledem, und das kann Dan bezeugen, wenn wir uns eine Serie anschauen oder einen Film, es gibt da im Anschluss immer ein Gespräch. Oder auch zwischendurch. Es werden Gedanken, also wir teilen uns auch noch so mit und was denken wir jetzt gerade oder was haben wir da gesehen? Also es ist nicht so Struhe, sondern das ist also, und alleine würde ich den Fernseher gar nicht mehr einschalten. Es hat den Reiz für mich verloren. Zum Thema mit dem Smartphone, es ist eben so, ich möchte mich dagegen wehren, aber es ist sehr schwierig. Das haben wir gestern gesehen. Weil der Kontakt eben nur noch, weil wir irgendwie gezwungen sind, so und so miteinander Kontakt zu halten. Ja, zum Beispiel WhatsApp oder andere Messenger. Aber du bist doch nicht gezwungen, wenn du mit deinen Freunden unterwegs bist. Du sagst ja immer mit deinen Freunden unterwegs sein, aber du bist doch nicht gezwungen, dein Handy irgendwie auszupacken. Du kannst es doch im Flugzeugmodus in deiner Tasche lassen. Und trotzdem holt es irgendwie jeder raus und guckt mal zwischendurch rauf, ob irgendjemand anderes geschrieben hat, obwohl man mit seinen liebsten Freunden oder mit seinen besten Freunden unterwegs sagt, guckt man, ob irgendjemand anderes geschrieben hat. Und das ist vielleicht ein bisschen unlogisch, weil man gerade die wichtigsten Menschen hat man doch dann in dem Moment um sich herum. Ja, aber würdest du, jetzt mal ganz ehrlich, und das ist es ja eben, weil du sagst auch, oh Mensch, man hört sich gar nicht mehr und ja, du schreibst ja gar nicht mehr oder rufst nicht an. Angenommen, ich würde das Smartphone wegpacken und bin nicht mehr erreichbar, würdest du dir die Mühe machen und zu mir vorbeikommen auf die Gefahr hin, dass ich überhaupt gar nicht zu Hause bin? Würdest du dir den Weg machen zum Thema Bequemlichkeit? Na, das hat ja nichts mit Bequemlichkeit zu tun. Das ist ja die Sache, dass wir zwei verschiedene Lebenswandel haben, dass ich halt viel nachts arbeite und du tagsüber arbeitest. Nee. Lass mal jetzt außen vor. Lass mal alle Kriterien weg. Würdest du dich auf den Weg machen, ohne vorher angerufen zu haben oder vielleicht geschrieben haben, dass man sich verabredet hat, zu mir nach Hause und einfach mal versuchen zu klingeln? Wenn ich wüsste, dass die Chance da ist, dass du zu Hause bist, wahrscheinlich schon. Nee, du hast dich gerade noch revidiert. Wenn ich wüsste, dass du zu Hause die Sache ist ja halt, wir wohnen halt ja auch nicht gleich 5 Minuten um die Ecke, sondern wir sind halt schon 20 Minuten. Wir wohnen 5 Minuten um die Ecke, ich bitte dich. Das ist, wir wohnen näher, also ich sag mal, Dan, du und ich wohne so in der Mitte von euch, aber eigentlich haben wir noch einen relativ kurzen Weg, wenn man mal was Öffentliches benutzt. Ich bin innerhalb, sag mal, von einer Viertelstunde bin ich bei dir. Ja, natürlich innerhalb der Viertelstunde, aber wenn ich zu dir fahre, eine Viertelstunde brauche und dann umsonst vor deiner Tür stehe, wäre mir das, glaube ich, zu anstrengend. Und dann wieder. Warum? Naja, dann habe ich halt meine Viertelstunde oder meine halbe Stunde verschwendet für gucken, ob du überhaupt zu Hause bist. Und ja, aber warum hast du sie verschwendet? Das ist mich der Unterschied zwischen jetzt, Frühjahr und heute. Wieso? Wegen Frühjahr und heute. Früher bin ich um die Ecke gegangen und war 2 Minuten vor der Haustür von meinem besten Kumpel. Heute muss ich eine halbe Stunde durch die Gegend gucken, um zu gucken, ob du zu Hause bist. Dann kann ich dich doch anrufen und fragen, ey, Alter, bist du zu Hause oder nicht? Aber Freund, ich versuche doch bloß genau das zu widerlegen oder dir aufzuerlegen, was du mir gerade gesagt hast. Du hast gesagt, du kannst ohne Smartphone nicht mehr. Und das ist doch, was ich meine. Naja, würde ich es jetzt ausschalten, würde ich mich aus eurem Leben entziehen. Es geht mir mehr oder weniger darum, dass wenn wir uns treffen, wie wir uns gestern getroffen haben, dass dann zum Beispiel die Möglichkeit wäre, dass alle ihre Smartphones gemeinsam ausschalten oder in einem Grüppchen, dass man sich ausmacht, okay, heute Abend machen wir alle die Smartphones aus. Finde ich gut, ja. Und das ist ja trotzdem irgendwie nicht möglich, weil dann der eine mit seiner Freundin noch schreiben muss, die gerade nicht dabei ist, oder der andere mit irgendjemand schreiben muss, der vielleicht irgendwie doch noch nachkommt oder vielleicht nicht. Nee, wie gesagt, pass auf, du schweifst ab. Erstens finde ich gut den Gedanken, weil ich kenne es vom Spieleabend, wo ich auch gesagt habe, meine Fresse, pack doch endlich mal das Handy weg. Jetzt sind alle hier. Nee, bei Niki damals. Pass auf, hast vollkommen recht, aber ich meine, ich merke schon, also beziehungsweise du hast es gemerkt, deine Aussage, du würdest dir nicht den Weg machen, weil du womöglich eine halbe Stunde Zeit verschwenden würdest. Ist das nicht komisch? Haben wir nicht eigentlich genauso viel Zeit wie früher? Eigentlich ist doch jetzt alles einfacher. Nein, wir haben nicht bequemer. Genauso viel Zeit wie früher. Das ist doch bloß eine Frage, ich will eine Diskussion anregen. Nein, aber wir haben nicht so viel Zeit wie früher. Früher waren wir kleine Kinder und als kleine Kinder haben wir nur Schule machen müssen, mehr nicht. Heutzutage musst du arbeiten gehen, heutzutage musst du deine Klamotten kaufen gehen, heute musst du dein Fressen kaufen gehen, du musst dich um deinen Partner kümmern. Du musst dich um deine Finanzen kümmern. Du musst dann vielleicht irgendwelche Überweisungen machen. Du musst die Wohnung aufräumen. Du musst die Wäsche waschen. Du musst deinen Abwasch machen. Die ganzen Sachen hast du früher als kleiner Junge nicht machen müssen. Und da hatten wir mehr Zeit. Aber er würde von unseren Eltern fragen. Nein, du verstehst es nicht. Genauso viel Zeit, wie sie heute viel Zeit haben. Das hat sich nicht verändert. War früher alles besser? Und ich rede nicht über unser Leben. Ich rede über die Erwachsenen früher. Ganz einfach. Früher genauso wie heute. Nee, eben nicht. Wir haben heute Privilegien. Wir haben heute eigentlich Hilfsmittel, die uns das Leben einfacher und bequemer machen. Haben wir festgestellt. Ja, müssten rein theoretisch mehr Zeit haben. Und wenn ich mir die Zeit ans Bein nagel und eine Viertelstunde dahin gehe und merke, es ist keiner da. Ja, also, oder eben nicht. Aber warum sollte ich das machen? Und früher haben es die Leute aber nicht gehabt. Früher bist du zum Telefonieren an der Telefonzelle gegangen, weil du kein Telefon zu Hause hattest. Ja, aber so alt sind wir jetzt auch nicht, dass wir so... Ich rede doch nicht von uns. Ich rede jetzt von den Menschen, die früher gewohnt haben. Und wir können noch 100 Jahre weggehen. Da war das alles noch ganz anders. Weißt du? Das meine ich jetzt. Ja, 100 Jahre hast du im Wald rumgelaufen, hast dir einen Reh gejagt, weil du... Aber nicht vor 100 Jahren. Hast. Nicht vor 100 Jahren. Vielleicht 150. So. Ja, aber weißt du, was ich meine? Das ist doch, was ich meine. Ich rede nicht von uns als Person. Ich rede von uns als Menschen. Aber ich glaube auch da, vor 100 Jahren war es nicht besser, weil vor 100 Jahren bist du verhungert und an irgendwelchen Krankheiten verreckt, wo es heute Medizin für gibt. Ich finde deine Einwände richtig gut. Das finde ich gut. Das füttert unsere Gespräche auf jeden Fall. Das ist es doch, was ich meine. Nein, heute ist irgendwo medizinische Versorgung zum Beispiel. Ne? Man muss sich keine Sorgen, also in vielen Krankheitsfällen keine Sorgen machen. Da muss ich wieder einwerfen, beispielsweise, weswegen brauchen wir mehr und bessere medizinische Versorgung? Doch meistens auch bloß aus dem einen Grund, dass darauf will ich wieder das aufschnappen, was ihr vorhin gerade jetzt fleißig besprochen hattet. Wenn man jemanden besuchen geht, ins Blaue, sage ich mal, ohne zu wissen, dass er da ist, und du ja gesagt hast, das wäre Zeitverschwendung gewesen. Naja, ist Bewegung an sich eigentlich Zeitverschwendung? Ich meine, du tust etwas für deinen Körper, tust etwas für deine Fitness in dem Sinne, weißt du, verlässt dein Haus. Und da muss man auch wieder fragen, ist das wirklich Zeitverschwendung? Und es gibt eben viele, jetzt möchte ich wieder auf dieses Fitness, also man merkt, es greift alles ineinander, aber auf dieses Fitnessgedanke, ne? Es gibt etliche Menschen, die kräftig sind, dick sind, fat. was war das? Double Kill. Nein, passt auf. Und zwar, die dick sind und die denken genauso. Ey, der Weg zum Kühlschrank ist zu weit. Oder hier, das Beispiel hier, ich habe eine Fernbedienung. Pass auf, dritte Weltproblem, was war das? First World Problems, ne? Mit dem Kabel, wo man nicht rankam, dieses Video kennt man ja auch nicht. Und das ist ja heutzutage, es gibt Fernseher, mit denen kannst du sprechen, wo du sagst so ARD und dann schaltet der um. Früher war es ein Privileg, eine Fernbedienung zu besitzen. Und diese Menschen, ich schweife jetzt schon wieder. Früher hat man seine Kinder zum Fernseher geschickt, damit die Leute umschalten. Sind dick, weil sie zu bequem sind. Ja, ob die Ernährung jetzt dabei ist, aber weil sie sich gar nicht mehr bewegen wollen, weil sie nicht mehr aufs Fahrrad wollen, weil sie sich nicht mehr auf den Weg machen, in die Spur machen und weil es auch Leute gibt, die gar keine Arbeit haben, das ist eine völlig andere Geschichte, aber die dann auch völlig resignieren, die nichts mit ihrem Leben machen, die dahin vegetieren, ja, finde ich, meine Meinung. Und früher, wir sind ja beim Thema früher, gab es da so viele dicke Leute wie heute und klar gab es auch etwas kräftigere Leute, aber resultierend auch wieder mit der Medizin, wieder auf das zurückzukommen, diese dickeren Leute brauchen auch wieder andere medizinische Versorgung, ne? Diabetes, Gelenke gehen vielleicht drauf aufgrund mangelnder Bewegung, die Organe, ja, kurzatmig, alles. Was ja in der Hinsicht aber auch nicht nur, also es trifft ja in dem Fall nicht nur auf die Fettleibigen zu, sondern auch beispielsweise auf die, weil es gibt ja auch wieder Leute mit Veranlagung dazu, welche die keine Veranlagung dazu haben, aber auch diejenigen, die halt beispielsweise nicht fett werden, aber die bauen dafür beispielsweise keine Muskeln auf oder können ihr Immunsystem nicht so stärken, wie es halt normalerweise eigentlich der Fall gewesen wäre, weil sie die ganze Zeit zu Hause hocken und sich nicht irgendwelchen Einflüssen aussetzen, wodurch halt auch das Immunsystem wieder gestärkt wird. Und ich meine, deswegen brauchen wir doch eigentlich auch wieder mehr Medikamente, als es früher der Fall gewesen ist, weil immer mehr durch den Fortschritt bedingt, immer mehr neue Krankheiten, ich mache gerade in Anführungsstrichen, auftauchen, die, naja, durch unsere heutige Zeit, durch diesen Fortschritt. Der heutige Lebenswandel, ne? Genau, richtig. Verursacht werden im Prinzip. Und ist das jetzt besser? Na, wir werden doch alle älter und wir werden alle größer. Also muss es doch irgendwie besser sein. Aber sind, ja, aber sind wir gesünder deshalb? Was heißt gesünder? In der Zeit, in der normalen Lebensspanne von bis zu, sagen wir mal, 40 Jahren, sind wir wahrscheinlich viel gesünder als früher, weil wir überleben, es älter zu werden als 40. Und ich sage mal, vor 100 Jahren sind die Leute nicht viel älter geworden als 40. Wenn die Leute 40 Jahre alt geworden sind, dann waren sie schon wirklich alt. Ah, vor 100 Jahren, nein. Wann wurde das Penicillin erfunden? Das gab es mit Sicherheit. Ich wollte gerade sagen, ich kenne jetzt nicht genau, aber vor 100 Jahren, ich bitte dich. Ich meine, wann war 45 hatten wir? Das war auch schon vor 60 Jahren, 70 Jahren. Guck mal, das war schon, und da hatten die auch schon, da gab es auch schon Leute, die alt waren. Zweiten Weltkrieg, Erster Weltkrieg, also, ne? Das sieht man vor 100 Jahren, denke ich mal, war die Wahrscheinlichkeit, dass so das 70, war schon 80, eine moderne Zeit. Da 70, 80 zu erreichen, war schon möglich gewesen. Möglich, aber nicht Standard. Aber es war Standard, möglich. Ich glaube nicht, dass alle mit 40 gestorben sind. Vielleicht bin ich da mit 40. Reden wir eher, glaube ich, von einer Zeit, die tiefstes noch... Mittelalter. Na, Mittelalter zum Beispiel, richtig. Wo die so hart geknüppelt haben und wo es auch Seuchen gab und keine medizinische Versorgung. Und wo sie auf die Straße geschissen haben. Ja, natürlich. Also da sind sie wahrscheinlich nicht älter als 40, aber vor 100 Jahren. Vor 100 Jahren ist nicht viel. Es ist 1928 wurde Penicillin erfunden. Erst ab seit dem Zeitpunkt haben wir irgendwie größere Möglichkeiten, gegen Krankheiten zu kämpfen als vorher. Weil das Penicillin oder die Antibiotika hat uns dahin gebracht, dass wir älter werden, größer werden, stärker werden als früher. So, wir gucken mal das Durchschnittsalter vor 100 Jahren. Es gibt Das Durchschnittsalter von 1899 zum Beispiel. Ja, warte mal, hast du es schon gefunden? Nee, ich habe nur gerade nach Penicillin geguckt. Interessant, ob sich das... Also bis 65, 64. Bim, bim, bim, bim, bim. 1934, 70... 1871, aber das ist schon wesentlich, also um 1900, da ist man schon 60 geworden. Also nicht alle, aber es war durchaus möglich. Ja, das Durchschnittsalter. Ja, Frauen sind noch älter geworden als Männer, was verständlich war zu diesem Zeitpunkt, weil die auch härter gearbeitet haben. Es war ja noch eine ganz andere Geschichte, aber. Und da muss man auch wieder sagen, wieder so die Kehrtwende der Medaille oder die Kehrtseite der Medaille, dass natürlich auch viele Sachen, die jetzt in der Neuzeit erfunden wurden, uns natürlich auch irgendwo ermöglicht haben, länger zu leben, länger durchzuhalten, das Leben auch länger genießen zu können. Beispielsweise Medizin oder auch Raumfahrttechnik, da gibt es auch tausend Sachen, die natürlich besser geworden sind, die eindeutig besser sind, die uns natürlich auch ein gewisses... einen gewissen Wohlstand ermöglichen. Aber nämlich halt auch wieder Sachen, die, was heißt unnötig? Nicht unnötig, aber die halt so in der Fülle einfach mal so enorm sind, dass es schwierig ist, wirklich einen Überblick darüber zu behalten, was ist sinnvoll, was kann man gebrauchen, was wiederum nicht. Das ist eben diese Auswahl, diesen wieder Spagat zu schaffen. Wie du halt auch schon sagtest, halt diese Reizüberflutung sozusagen, weißt du, Mikey? Natürlich. Hast du gesagt, er ist kacken? Nee, ich bin nicht kacken. Ich habe gerade hier nur gefunden, die Lebenserwartung ist nämlich, wie ich gesagt habe, kurz nachdem wir das Penicillin erfunden haben, deutlich gestiegen. Die war 1891 bis 1900 war die mal gerade mal fast bis 30, zwischen 30 und 45. Und heutzutage ist die zwischen 80 und 45. Nee, Mann, es geht doch nicht darum, es geht doch nicht um den Durchschnitt, es war aber durchaus möglich, alt zu werden. Ja, und wir möglich, schweifen natürlich wieder ab, möglich, aber ich reiße mich immer noch an dem Wort Bequemlichkeit einfacher auf. Und deswegen nutzen wir unsere Bequemlichkeit, die uns heute zur Verfügung steht, richtig oder nicht. Und ich finde, anhand deines Beispiels, ich finde gut, dass du so geantwortet hast, weil es ja auch wieder Zündstoff gibt, aber du hast gesagt, wir erinnern uns, mir wäre der Weg zu weit. Ich habe keine Zeit. Und du hast die These in den Raum geworfen, wir haben weniger Zeit als früher. Und da möchte ich aber einlenken, wenn heute alles besser ist, wenn heute alles schneller geht und wenn alles einfacher ist eigentlich, ja, und wenn es für uns bequemer ist, dann müssten wir doch eigentlich mehr Zeit haben. Jetzt lassen wir doch einfach mal klar, man gibt so einen 8 bis 16 Uhr Job, klar, hat man auch, ja. Aber ich meine, die Zeit, die man ab 16 Uhr gibt ja noch andere Faktoren, Familie und so weiter und so fort, aber wofür ich was nutze, ist doch völlig anders da. Guck mal, ich gehe auch zweimal die Woche zum Sport. trotz alledem, weil ich mir die Zeit dafür nehme. Ich könnte auch sagen, nein, ich gehe nicht zum Sport und ja, du gehst auch zum Sport, weil du dir die Zeit dafür nimmst. Wirklich? Ja, was ich meine? Und das ist doch eine Prioritätensache. Wofür benutze ich meine Zeit? Und du hast vorhin gesagt, die Priorität, das nehme ich nicht persönlich, aber ich gehe meinen Freund nicht besuchen oder ich probiere es erst recht gar nicht. Wir sind ja vom Smartphone ausgekommen. Und ich komme eben bloß darauf zurück, weil ich es vorher nicht gesagt habe. Ich bin in gewisser Hinsicht, mir geht es jedenfalls so, gezwungen, das Smartphone zu benutzen oder einen Chat, weil sonst trete ich schon gar nicht in Kontakt. Es gibt viele Leute, die haben gar keine Lust mehr zu telefonieren. Ich meine, euch kann ich irgendwie noch anrufen und auf die Mailbox sprechen, aber es gibt auch einige, die, ja, die haben keine Zeit, wenn ich mich schon wieder höre, die haben keine Zeit, um ein Gespräch zu machen oder zu führen, wo ich mir sage, in 5 bis 10 Minuten ist mehr erzählt als in einer halben Stunde Chat. Ja, oder dass man wieder sich miteinander unterhalten hat. Naja, und genau, ich bin der Meinung, das Leben ist einfacher geworden. Es gibt viele gute Sachen, aber es wird nicht richtig genutzt. Und Bequemlichkeit, der Mensch ist ein bequemes Tier. Der wird immer den einfachsten Weg wählen, ne? Wenn ich mein Essen auf der Couch habe, würde ich nicht zum Kühlschrank laufen. Mhm, wieder noch was reingeworfen. Das ist ein Beispiel, ja. Ja, ich weiß, aber das ist, finde ich gar nicht mal so schlecht, weil es gibt ja mittlerweile, so zum Thema Punkt Bequemlichkeit, gibt ja mittlerweile auch schon die Möglichkeit, sich das Essen aus dem Supermarkt auszuliefern. Ja, na du kannst auch, wenn du das Geld hast, musst du noch nicht mal von der Couch aufstehen und rufst an beim Lieferservice oder bestellst dir mit dem Tablet oder einfach. Oder wirklich beim Supermarkt, um deine einfach beschissenen Wurst, Käse, Weintrauben, von mir aus auch Hygieneartikel, um sie das einfach mal nach Hause liefern zu lassen. Es ist Wahnsinn. Also eigentlich war es ja dafür gedacht, dass alte Leute in der Hinsicht wirklich komfortabler leben, aber es wurde natürlich auch wieder für die breitere Masse wurde das natürlich auch wieder zugänglich gemacht. Und da stellt sich auch wieder die Frage, ist das so wirklich in Ordnung, dass ich beispielsweise ein 20-jähriger Bubi zu Hause hinsetzt, chillt, dick wird und einfach mal einen Klick macht im Internet und sich das Essen aus seinem Supermarkt nach Hause liefern lässt? Ich finde ja gut, dass er lernt, dass es sowas gibt. Aber man muss auch wissen, ne, dass es anders geht. Und wie man damit umgeht, der bewusste Umgang eben auch mit solchen Hilfen. Aber wir reden hier schon so viel. Sag du was dazu. Vielleicht ist es aber gerade der Weg, den Leute früher hätten auch gerne eingeschlagen, zu Hause zu sitzen und sich das Essen zu bestellen. Ich meine, es ist doch einfach, sich das Essen zu bestellen. Wo ist das Problem, das auch zu machen? Aber wir kommen zum Thema Ernährung auch wieder. Ach man, das sind so viele Herde, aber es ist so, keiner kocht mehr. Da ist aber... Ich öffne die Dose und werfe es rein in den Topf. Zum Beispiel, aber ich meine, was ich jetzt lieber eher noch aufgreifen würde, ist, klar, Fortschritt und die Dinge einfacher zu haben, zu machen, ist okay, ist gut, aber es ist auch wirklich zweckmäßig, ist auch wirklich Sinn und Zweck des Ganzen irgendwo, sich wirklich weiter auf diesen Pfad des geringsten Widerstandes zu bewegen und nicht einfach mal zu sagen, nö, ich mache das einfach mal anders als alle anderen, ich gehe selber einkaufen. Ja, natürlich. Ja. Ich meine, dadurch resultiert ja wieder, dass man selber verlernt hat, mit anderen, wieder auf das Thema Beziehungen, das ein bisschen umzumünzen, mit anderen Längern zusammen zu leben, weil es ist ja anstrengend. Ja, warum sollte man wenn man den einfachen Weg hat und dann, weiß ich nicht, auf Facebook beispielsweise die Freundschaftsanfrage oder denjenigen einfach blockt, wie auch immer. Ich habe 1000 Freunde. Ey. Yeah. Nein, Quatsch. Und naja, was ich mir immer wieder die Frage stellt, dass es ist wirklich gut, dass es viele Dinge gibt, die einen das Leben auch wirklich erleichtern. Ich selber persönlich nutze davon auch Unmengen. Das ist richtig. Ich bin auch froh, dass die Medizin heute so weit ist. Richtig, zum Beispiel. Hat man kurz den Faden verloren? Nee, ich schließe mich da nicht aus, um Gottes Willen. Bei mir ist es ganz genauso. Aber es ist wirklich so gut, dass es wirklich so viel einfacher ist, jetzt bestimmte Sachen zu tun und sich dafür einfach nicht mehr wirklich anzustrengen, das als Erfolg zu verbuchen, sondern als Nebensächlichkeit. Als Selbstverständlichkeit. Dann ist es aber unsere Schuld, dass viele Sachen nicht besser sind als früher, weil die Möglichkeiten, es besser zu machen als früher, haben wir. Wir nutzen sie vielleicht auch gar nicht so, wie... Das ist es ja, was wir sagen. Wie gesagt, ja, aber das ist dann, trotzdem ist dann alles besser als früher, weil die Möglichkeiten gab es dann vielleicht gar nicht, die wir heute haben. Interessant, siehst du, und das ist mich genau. Wir nähern uns langsam unserer Frage und der Beantwortung der Frage, die sich wahrscheinlich auch nicht mit einem Satz oder mit einer Tatsache beantworten lassen kann. Aber wir haben gerade festgestellt, vielleicht ist ja heutzutage alles besser, aber der Nutzen. Also es wird nicht besser genutzt, es wird missbraucht. Richtig. Ich meine, das Bessere. Man muss halt auch gucken, dass man Vorteile unseres jetzigen Lebens und Vorteile vergangener Zeiten irgendwie versucht, miteinander zu kombinieren. Man muss nicht alles verteufeln, was jetzt neu und gut ist, aber dass man halt dann bestimmte Werten und Normen auf heutige Dinge halt überträgt und dass man sich nicht von den Medien, von der Bequemlichkeit so in der Hinsicht wirklich überrollen lässt, sondern sagt, ich habe die Möglichkeit, das und das zu tun, aber das auf meine Art und Weise. Ich benutze es so, dass ich gut über die Runden komme, aber dass ich trotzdem ab und zu auch selber etwas tun muss, dass ich auf meine Werte und Normen, die früher selbstverständlich gewesen sind, die heutzutage auch immer mehr verschwinden, dass ich daran trotzdem festhalte und sage, so möchte ich das weiter handhaben, mit dem Fortschritt zusammen. Weil wenn wir das nicht tun, ja klar, und wenn wir das nicht tun, was wäre sonst der die Konsequenz dessen? Schreibt es in die Kommentare. Was? War ja yo. Why, Titi? Schreibt es nicht. Nee, dabei, ich wollte auch gerade sagen, wir sind gut dabei. Jetzt eine Stunde haben wir jetzt fast geschafft und ich würde sagen, wir neigen uns ja auch wirklich, ich will jetzt nicht sagen, dem Ende zu. Man könnte wahrscheinlich noch stundenlang etliche Gründe finden oder Sachen finden, die früher besser waren oder vielleicht früher nicht besser waren. Aber ich glaube, wir haben es irgendwie doch geschafft, dank dir, Mikey, eben das, ja, so eine Art für uns akzeptable Antwort zu finden. Offensichtlich, ich fasse jetzt zusammen, offensichtlich, auch wenn ich es schon vorhin getan habe, offensichtlich ist heute doch, ich sage es jetzt, einiges besser. Aber es wird dieses, was besser ist, wird trotzdem nicht zum Guten genutzt. Lassen wir es einfach mal so. Wir haben viele Themen angeschnitten. Ja, also sei es, ganz großes Thema haben wir gemerkt, die Medien. Ja, also oder auch das Miteinander. Was macht es mit uns Menschen speziell? Gesundheit hatten wir. Ja, Ernährung gehört ja mit dazu. Bequemlichkeit. Bequemlichkeit, ganz großes Wort. Also das, wie gesagt, Fazit, heute ist vielleicht alles besser oder nicht alles besser, also jetzt kann man nicht so sagen, aber vieles eben besser, aber der Nutzen, der Spagat muss da sein, wie es bereits Dan gesagt hat. Das ist jetzt mein letztes Wort dazu, was sagst du? Genau, ich persönlich würde das halt auch so sagen, es gibt heute viele Sachen, die gut sind, die besser sind, die man auf jeden Fall nutzen sollte, wie gesagt, um Zeit zu sparen, aber dann halt kommt es auch wieder darauf an, wie nutzt man diese Zeit, wie nutzt man die Technologie, die man zur Verfügung hat und wie gesagt, wie du auch schon gesagt hast, der Spagat zwischen dem, was wir heute haben und dem, was wir damals haben, das muss man gucken, dass man es irgendwie miteinander vereinbaren kann. Mikey? Er ist kacken oder er wichst sich irgendein, weißt du, ist, wir erzählen hier wirklich eine halbe Stunde so ein Plädoyer und er ist ja, ich stimme dem zu. aber der Kapitel. Nein, ja, ich bin auch der, also ich bin der Meinung, dass wir haben mehr Möglichkeiten und es ist heute deutlich, alles deutlich besser. Aber wir sollten es vielleicht auch zum Besseren benutzen und uns zum Besseren wandeln und nicht uns faul auf die Couch setzen und scheiß Fernsehen gucken. Yay, du sagst es. High five. Okay, in diesem Sinne möchte ich jetzt, da ich auch die Einleitung gemacht habe, möchte ich mich dafür bedanken, falls ihr euch diese Stunde genommen habt und euch unseren Podcast angehört habt. Wir können wie immer nur betonen, das sind natürlich wieder leere Phrasen, ob wir es schaffen, demnächst oder in Kürze wieder einen Podcast aufzunehmen. Falls ihr Bock habt, lasst mal was in den Kommentaren zurück, also auch eure Meinung zum Thema, war früher alles besser? Ja, nein. Wäre auch schön, wenn ihr nicht nur Ja oder Nein schreibt, sondern vielleicht auch so ein bisschen konstruktiv was dazu schreiben würdet. Und ja, ansonsten hat es mir natürlich wie immer Spaß gemacht, mich mit euch darüber auszutauschen. Und ach so, und wenn ihr natürlich Ideen habt, hier, ich spreche voll zu der breiten Masse, aber ja, immer kritisch, wer uns hört oder nicht. Falls doch jemand aber auch eine Idee hat und das hier hört, vielleicht worüber wir noch reden könnten. Vorschläge, Anregungen. Vorschläge, Anregungen sind wir für alles dankbar. Schreibt eine E-Mail an podcast@chaosbude.com. Na, oder schreibt es einfach ganz einfach in die Kommentare. Wie gesagt, wenn es euch gefallen auch hat, dann lasst mal einen Kommentar, falls ihr euch da darauf verirrt habt. Und ja, wir bedanken uns einfach noch dafür, wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. Achso, ich wollte noch was sagen. Die Sonne scheint und du sagst jetzt noch das Letzte, was zu sagen ist. Also, ihr könnt euch melden unter podcast@chaosbude.com. Ihr könnt Kommentare schreiben auf chaosbude.com, wo ihr auch diesen Podcast findet. Und wir haben inzwischen auch eine Facebook-Seite, die sich da nennt chaosbude.com. Also, wenn ihr uns unsere neuesten Podcasts, Nachrichten, News, Artikel oder sonst was lesen wollt, könnt ihr euch auch dort folgen und dort werden dann immer die aktuellsten Sachen gepostet. Und in dem Sinne, haut rein. Macht's gut. Tschüss. Tschö.